That was 8 weeks in May by the Orange Street Boys. Keep that dial locked to 66.6 Hellfire with yours truly, Radio Raheem. Next up, a song like no other. Listen to this. Werte Zuhörerinnen, werte Zuhörer, wer sich die pro-palästinensischen Proteste, Aktionen und Provokationen seit dem 7. Oktober 2023 anschaut, wer die Zusammensetzung des antisemitischen Einpeitschermilieus beobachtet, kommt aus den Staunen nicht heraus. Seit Israel nach den Massakern an Zivilisten militärisch gegen die Hamas vorgeht, protestiert die globale Linke gegen den jüdischen Staat. Dabei finden sich vermeintlich progressiv Gesinnte häufig an der Seite von Islamisten wieder. Es drängt sich mehr denn je die Frage auf, wo diese Allianz ihren Ursprung hat und wieso sie sich so hartnäckig hält. Zur Klärung dieser Frage ist es hilfreich, sich mit dem politischen Islam und dem Islamismus zu beschäftigen. Klaus Blees vom Kompetenzzentrum Islamismus der Aktion Dritte Welt Saar gab nach dem Anschlag von Solingen dem Sender Radio Dreieckland Anfang September diesen Jahres ein Interview zu dem Thema. Dieses Interview ergänzen wir in der heutigen Sendung der Redaktion 17 Grad durch einen Beitrag des kurdischen Autors Peshra Mohammed, der die verbreitete linke Kollaboration mit dem politischen Islam kritisiert. Zunächst aber der erste Teil des Interviews mit dem Vertreter des Kompetenzzentrums Islamismus, Klaus Blees. Lass uns zunächst einmal die Begrifflichkeiten klären, über die wir hier sprechen. Was genau ist Islamismus? So, Islamismus im engeren Sinne, darunter verstehen wir oder darunter wird im Allgemeinen auch verstanden der politische Islam im Gefolge der Muslimbruderschaft, die 1928 in Ägypten gegründet worden, die den Islam halt reformieren wollte oder möchte, aber in einem sehr negativen Sinne, also Reform nicht im Sinne einer Liberalisierung, sondern einer vermeintlichen Rückkehr zu den Wurzeln. Das heißt, es läuft darauf hinaus, als politischer Islam alle Bereiche der Gesellschaft, der Scharia, dem islamischen Gesetz zu unterwerfen. Und dabei halt auch, was halt auch sehr weitreichende Folgen hat für die Menschen, ne, weil es auf eine totale Unterdrückung hinausläuft. Also Frauen werden entrechtet, Gewerkschaften werden entrechtet, Homosexuelle unterdrückt und verfolgt. Und überhaupt richtet sich das gegen alle Menschen, die ein selbstbestimmtes Leben anstreben. Richtet sich gegen menschliche Selbstbestimmung in allen ihren Formen. Ist dabei halt auch anti-westlich orientiert in dem Sinne, dass die Postulate des Westens, Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, Postulate, die der Westen selbst nicht erfüllt, aber diese Postulate werden in die Tonne getreten und was dann auch wiederum eng verbunden ist mit auch einer Antisemitismus, einer Feindschaft gegenüber Israel und den USA. Heute, also in den heutigen Erscheinungsformen. Mhm. Du hast es angesprochen, der Ursprung des Islamismus findet sich in der Muslimbruderschaft, was ja eine sunnitisch-islamistische Bewegung des Nahen Ostens ist. Ist dann eine Entwicklung und Ausbreitung des Islamismus zu vollziehen? Ja klar, also im Ursprung ist der politische Islam im modernen Sinne zwar sunnitischen Charakters, aber viel davon ist halt auch jetzt in den Schiismus eingeflossen, also dass wir auch in diesem Sinne von schiitischen Islamismus sprechen können und sicher Sunniten und Schiiten, Fundamentalisten, zusammenschließen gegen gemeinsame Feinde. Also die sunnitische Hamas wird vom schiitischen Iran unterstützt. Das ist ja in letzter Zeit besonders deutlich sichtbar. Also ohne den schiitischen Iran hätte es so etwas wie den sunnitischen 7. Oktober, um es mal so verkürzt auszudrücken, nicht gegeben. Jedenfalls nicht in dieser Form, in diesem Ausmaß. Nun ist eine Kritik an dem, was du jetzt gesagt hast, ja eigentlich ganz sinnvoll. Nur häufig wird sie von rechtsextremer Seite formuliert. Beispielsweise die AfD und Pegida, die, wie sie es nennen, vor der Islamisierung Deutschlands oder Europas warnen, oder Ansätzen wie von Stürzenberger, der nach dem Anschlag auf seine Veranstaltung in Mannheim ja vermehrt als sogenannter Islamkritiker bezeichnet wurde. Worin unterscheidest du aber eine vernünftige bzw. emanzipatorische Kritik am Islamismus, aber vielleicht sogar doch auch am Islam als Religion und eben der Kritik oder der Hetze, sage ich jetzt mal, von rechter Seite? Naja, Ressentiments gegen Muslime sind keine Kritik. Also da, ich denke, das verdient den Namen Islamkritik nicht. Das, was sich da gegen Muslime richtet, widerspricht ja im Grunde genommen auch der Islamkritik. Islamkritikern geht es ja gerade darum, die Unterdrückungsstrukturen im Islam beziehungsweise vor allem im Islamismus zu analysieren. Und diese Kritik ist darauf ausgerichtet, die Emanzipation der Muslime von diesen Zwängen zu unterstützen. Tatsächlich sind ja diese rechten Anti-Islamisten Geistesverwandte der Islamisten, weil sie in vielerlei Hinsicht deren Weltbild teilen, wenn sie es auch anders begründen. Also Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Antisemitismus ist in diesen Kreisen ja auch en vogue. Oder grundsätzlich eine Haltung gegen, eine antiwestliche Haltung, eine Haltung gegen menschliche Selbstbestimmung. Da unterscheiden die sich ja nicht grundsätzlich. Und die antimuslimische Rechte ist, die ist auch nicht monolithisch. In Teilen dieser antimuslimischen Rechten wird der Islam ja sogar bewundert. Was ganz im ethnopluralistischen Sinne wird dann gesagt, ja, der Islam ist für Deutschland, Europa ist er kulturfremd, aber in seinen sogenannten Herkunftsländern, da hat er seine Berechtigung und es wird dann sogar von Rechten ausdrücklich begrüßt in seinen orthodoxen fundamentalistischen Varianten. Magst du da Beispiele nennen? Till Schneider zum Beispiel ist da bekannt, der ist ja studierter Islamwissenschaftler, der halt also innerhalb der AfD schon rechts außen ist, der sagt, der bewundert halt den Islam in seinen Herkunftsländern. Er soll in seinen Herkunftsländern bleiben. Und Till Schneider wendet sich auch ausdrücklich gegen eine Liberalisierung des Islam. Also wendet sich gegen liberale Muslime, weil er darin eine Verwässerung des Islam sieht. Er möchte den Islam rein erhalten haben, aber er möchte den reinen Islam, so wie er das versteht, der soll halt nur in seinen Gebieten halt bleiben. There's lots of fish out in the pond, in the oceans and the rivers and in all the waterfalls. But if I'm made for land and not the sea at all, could I crawl and find some kind Neanderthal? And what if I'm from outer space and I have fire in my bones and in my veins? I let it show and scare my suitors free. outstretch my empty hand. I watch them build society, domesticated land. It goes according to the plan. While they're in paradise, I'm exiled in the sand. If everyone has someone, then mouth just isn't right. And I'm the only outlier, the lonely archetype. If everything is by design, well, I disagree. You'll know something that I don't. You'll learn something that I fear I'll never know. You'll grow body parts I fear I'll never grow. Something that I don't. You know something that I don't. You know something that I don't. What if I'm just cosmic dust? Put me in a metal box that's bound to rust. Shoot me into space and leave me to combust. Return to Earth and just dissolve into its crust. When I was born all by myself, it's not unlikely that I'll die that way as well. Unter dem Titel »Eine unheilige Allianz« versuchte der kurdische Autor Peshra Mohammed Ende 2023 in der Wochenzeitung Jungle World, den politischen Irrationalismus von erheblichen Teilen der globalen Linken in Bezug auf Islamismus und Antisemitismus zu durchleuchten. Er schrieb unter anderem: Mehr denn je haben sich Linke, der politische Islam und postkoloniale Intellektuelle zu einer unheiligen Allianz zusammengeschlossen. In Ermangelung eines Verständnisses für die Geschichte des islamischen Expansionismus, des arabischen Kolonialismus und des islamischen Antisemitismus betrachten Teile der westlichen Linken jede Gegenbewegung zum Westen als Kampf gegen den US-Imperialismus. So werden die Islamische Republik Iran und islamistische Bewegungen wie die Hamas oder die Hisbollah zum Teil eines anti-imperialistischen Blocks. Diese Tendenzen ließen sich bereits im Zusammenhang mit dem Aufstieg des sogenannten Islamischen Staats beobachten. Als dessen Terroristen die kurdische Stadt Kobane angriffen, bekämpften kurdische Milizen den IS in Zusammenarbeit mit US-Streitkräften. Einige Linke in Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten forderten, dass die USA ihre Bombardements einstellen sollten. Welche Absicht steckte hinter dieser Forderung? Die USA führten Luftangriffe durch, um den kurdischen Bodentruppen den Sieg über den islamischen Terrorismus zu ermöglichen. Die Stellungen des IS nicht zu bombardieren, hätte zur Folge gehabt, dass der IS kurdische Gebiete erobert hätte, um Frauen und Kinder zu versklaven oder zu töten. Am Ende wäre, wie im Fall der Jesiden, ein Völkermord zu befürchten gewesen. Looking for something to do. we went to take a walk on the avenue. We heard the tragedy. We heard her sing all through the night. I remember her then, bathed in the light of that atomic number 10. Never moved to talk, and you could not smile, but that face as you walked said, I'll be back in a while. I called the police. I called the National Guard. I prayed to the Prince of Peace. And I prayed to Saint Bernard. Mercy me. Mercy me. Weiter Teile der Linken auf die USA bei gleichzeitiger Indifferenz gegenüber russischem, chinesischem, iranischem oder türkischem Imperialismus hat zu schwerwiegenden politischen Fehleinschätzungen geführt, so Peshraf Mohammed in der Jungle World. Und weiter? Dazu gehört auch die Vorstellung, jede Form von westlichem Denken, westlicher Kunst oder Literatur sei Teil eines kolonialen Projekts. Die Werke fortschrittlicher Philosophen wie Rousseau, Hegel, Marx, Sartre und sogar Franz Fanon werden mittlerweile als Beitrag zur Reproduktion der europäischen Hegemonie von Weißen betrachtet und somit verworfen. Dies könnte dazu beigetragen haben, eine Vielzahl konservativer, rückwärtsgewandter und fanatischer Ideologien zu fördern, angefangen bei islamistischen Bewegungen bis hin zu diktatorischen Machthabern, die sich gegen den Westen richten, insbesondere im Fall des Iran. Aufgrund dieser Perspektive sind große Teile der Linken nicht in der Lage, die Natur dieser islamischen und konservativen Kräfte zu verstehen und beharren auf dem unhaltbaren Grundsatz, der Feind des Feindes sei ein Freund. Statt progressive, säkulare, liberale und linke Bewegungen im Nahen Osten zu unterstützen, wendet sich die Linke dem politischen Islam zu. Guess that's why we stay the same. feels like a lifetime just trying to get by while we're dying inside. I've done a lot of things wrong, loving you being one, but I can't move on. You know I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone who gives you all of the things I could not. 'Cause I keep fighting all the ways I let you down so I can stay. If you want me to leave, then tell me to leave. And baby, I'll go. And baby, I'll go. Vor fast 7 Jahren kam der Autor Peshra Mohammed aus der Autonomieregion Kurdistan im Irak als politischer Flüchtling nach Deutschland. Er kam, wie er schreibt, mit der Erwartung, in Berlin in einer Stadt voller linker und liberaler Menschen zu leben und seine politischen und philosophischen Überzeugungen in einer freien Umgebung ausdrücken zu können. Nach fast 3 Jahren kam er zu dem Schluss, dass die dortige Linke nicht die ist, von der er geträumt hatte. Mohammed fuhr in seinem Artikel in der Jungle World fort. Wollte ich offen meine Ansichten über faschistische Elemente im Islam und den Antisemitismus darlegen, so wurde ich nicht nur von vielen nicht angehört, sondern hingestellt als jemand, der entweder nicht zur Linken gehört. Nicht selten war die Implikation gar, dass ich als rechtsextrem betrachtet wurde oder dass ich wenig vom Islam verstünde. Offensichtlich war es inopportun, über den Islamfaschismus zu diskutieren. Es ist aber höchste Zeit, offen und unmissverständlich über dieses Thema zu sprechen. Die Anziehungskraft des Faschismus auf den islamischen Radikalismus ist keine neue Erscheinung. Bereits 1935 schrieb Hassan al-Banna, der ägyptische Gründer der Muslimbruderschaft, anerkennend über die Politik Mussolinis. Und auch umgekehrt lässt sich eine Verbindung vom politischen Islam und Faschismus weit zurückverfolgen. Ein berühmtes Beispiel ist der bedeutende faschistische Denker und Begründer des Urfaschismus Julius Evola. Seine zahlreichen Arbeiten zu den Themen Tradition und Moderne gelten Neofaschisten verschiedenster Strömungen bis heute als Bezugspunkt. Evola war aber auch vom Islam fasziniert. Er lobte dessen traditionelle Moral und die klar festgelegten sozialen Rollen bereits in den 30ern des letzten Jahrtausends. Große Teile der Linken leugnen oder relativieren den islamischen Faschismus und den Antisemitismus im Islam. Sie betrachten Antisemitismus als ein ausschließlich europäisches Problem. Die Tatsache, dass islamische Kräfte in unterschiedlicher Weise mit Hitler verbündet waren, wird übergangen oder verleugnet. Die Berichte über antisemitische Parolen auf pro-palästinensischen Demonstrationen in Europa können aus 2 Gründen nicht überraschen. Zum einen aufgrund der seit 1400 Jahren tradierten Stigmatisierung von Juden im Koran und zum anderen wegen des Einflusses moderner Ideologien auf islamische Denker und die islamische Welt. Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir. Ma rhinitis, je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Et sûrement pas l'inverse. Qui va la tristesse? de désespoir. Ma runétie, je suis, et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Ma runétie, je suis, et sûrement. Ça c'est pas moi. Mais qui va là? Mais qui va là? Qui va là? Tristesse, dégage de là. Ma runétie, je suis, et sûrement pas l'inverse. Contrôle total des sentiments, la tristesse me déteste. Ma runétie, je suis, et sûrement pas l'inverse. À part mes pulsions de création, je contrôle. Qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir, elle reste là. Et en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et... Tristesse. Marionnette, on est... Marionnette, on est, et on le reste. Marionnette, on est, ah, je déteste. Je déteste. Ah, je déteste. Je te déteste. Ah, je déteste. Vor fast 7 Jahren, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, kam der Autor Peshra Mohammed aus der Autonomieregion Kurdistan im Irak als politischer Flüchtling nach Deutschland. Unter dem Titel »Eine unheilige Allianz« widmete er sich Ende 2023 in der Wochenzeitung Jungle World dem Bündnis aus Linken, dem politischen Islam und postkolonialen Intellektuellen. Er schrieb im Weiteren: »Als ich mich der politischen Linken in Deutschland anschloss, wurde mir nach einer Weile klar, dass die Linke trotz ihrer Beteuerungen der Solidarität mit Unterdrückten in ihrer Unterstützung selektiv ist. Als Kurde habe ich das früh sehr persönlich erfahren. Oft wurde nahegelegt, man könne die Kurden nur unter der Bedingung unterstützen, dass sie keine Bündnisse mit der USA, der EU oder Israel eingingen. Wenn es jedoch um Palästina ging, argumentierten Linke für eine bedingungslose Unterstützung der palästinensischen Bewegung, einschließlich der Hamas und aller islamistischen Gruppen. Warum unterstützt die Europäische Linke bedingungslos die palästinensische islamistische Bewegung, viel weniger aber die Kurden? Obwohl die kurdische Bewegung säkular, linksorientiert, liberal, feministisch und sozialdemokratisch ist und den geringsten Einfluss des Islamismus aufweist. Es dauerte eine Weile, bis ich die Antwort verstand. Ihre Selektivität und der Antisemitismus hängen untrennbar zusammen. Die angesprochene anti-westliche Rhetorik vertreten auch einige Linke aus dem Nahen Osten. Diese vermeintlich linke Haltung wird im Kontext des Nahen Ostens dort besonders deutlich, wo Schriftsteller und Wissenschaftler wie Edward Said, Tariq Ali und der aus dem Iran stammende Hamid Dabashi sich auf die Seite der Palästinenser im Kampf gegen die USA und Israel gestellt haben, jedoch nur selten auf die politischen Anliegen der großen kurdischen Bevölkerung im Nahen Osten eingegangen sind. Diese erlebt immer wieder ethnische Diskriminierung, Sprachunterdrückung und kulturelle Zwangsassimilation. Dabashi beispielsweise vergleicht die Kurden mit den Juden und betrachtet die Gründung eines unabhängigen Kurdistans als ein, wie er schreibt, zweites siedlerkoloniales Israel. Er argumentiert, dass, Zitat, die Schaffung eines unabhängigen Kurdistans für alle Völker der Region, einschließlich der Kurden selbst, katastrophal wäre. Zitat Ende. Und dass dieser Prozess eine, in seinen Worten, Israelisierung der arabischen und muslimischen Welt durch Kurdistan bedeuten würde. Antisemitismus und Chauvinismus finden sich also nicht nur in der politischen Rechten, sondern in Teilen der politischen Linken. Die Haltung der iranischen, türkischen und arabischen Linken zu den Kurden ist dabei sicherlich von Nationalismus und den jeweiligen imperialen Vorstellungen geprägt. Sowohl die iranische als auch die türkische nationalistische Linke wurden von der europäischen Linken beeinflusst. Paradoxerweise sieht Dabashi, der die Gründung eines unabhängigen Kurdistans als eine Katastrophe für den Nahen Osten betrachtet, die Gründung eines palästinensischen Staates und die Auflösung Israels als den Weg zum Frieden. Eine grundlegende Erkenntnis folgt daraus. Der Antisemitismus, der einst in Europa von der politischen Rechten vertreten wurde, findet nun in Teilen der politischen Linken eine Heimat. On the street, I'm a king-size killer. I can make your kingdom come. On my feet, I'm an earthquake shaking. So open up my little one. Hey, what are you looking at? Who the hell do you think I am? And what are you looking at? Like you never seen a broken man. Seit den 60er Jahren wurden Antizionismus und Antisemitismus in ein breiteres ideologisches Gefüge eingebettet, das Antikolonialismus, Antikapitalismus und ein starkes Misstrauen gegen die US-Politik umfasste. In den Augen vieler Menschen in Entwicklungsländern wurden Juden zu einem Symbol des Westens und damit zu einem Ziel von Hass. Die Position zur Judenfrage, obwohl an sich nicht von herausragender Bedeutung, wurde zu einem Indikator für die Zugehörigkeit zu einer größeren politischen Bewegung, für politische Überzeugungen und für allgemeine kulturelle Entscheidungen. Früher wurden Juden von europäischen Antisemiten für die Entstehung des Kapitalismus und die Zerstörung der angeblich organischen Gesellschaften des Feudalzeitalters verantwortlich gemacht. Später beschuldigten antisemitische Europäer die Juden, als Antikapitalisten zu agieren und die bürgerliche Zivilisation zu untergraben. Mal wurden sie für Kriege verantwortlich gemacht, dann wiederum für den Frieden, da sie als Geldmenschen den Frieden brauchten, um ihre Wirtschaft zu betreiben. Dieser Tage sind es nicht zuletzt Linke, die Juden für jede Katastrophe im Nahen Osten verantwortlich machen. Sie dämonisieren die Juden als weiße Kolonisatoren und verunglimpfen alle, die das Existenzrecht Israels anerkennen. Keiner von ihnen wagt es, die terroristischen Angriffe der Hamas auf Zivilisten, die Entführung von Menschen oder die Vergewaltigung von Frauen anzuprangern. Sie behaupten, dass die Probleme im Nahen Osten 1948 begannen, und sie schlagen als Ausweg vor, den Staat Israel zu beseitigen. Antisemitismus gehört derzeit, auch wenn dies nicht unveränderlich ist, fast schon zur linken Weltanschauung oder ist zumindest eine Begleiterscheinung linker politischer Bewegungen. Liebe Zuhörerinnen, werte Zuhörer, nun wollen wir uns dem Verhältnis der deutschen Staatsorgane und der sogenannten Zivilgesellschaft zum Islamismus widmen. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Verschärfungen der Asyldebatte und der entsprechenden Regularien. Wie müsste eine aufklärerische Kritik am Islamismus aussehen, die keine rassistischen Ressentiments bedient? Unter anderem dazu nimmt Klaus Blees vom Kompetenzzentrum Islamismus der Aktion Dritte Welt Saar im folgenden Teil des Interviews, das er nach dem Anschlag von Solingen dem Sender Radio Dreieckland Anfang September 24 gegeben hat, Stellung. Nun wird bei entsprechenden Anschlägen die islamistische Motivation zwar schon häufig benannt, als eigentlicher Grund für die Problematik, die dann in der Öffentlichkeit und in der Politik diskutiert wird, verschwindet der Aspekt aber, wie ich finde, auch ziemlich schnell und es wird stattdessen beispielsweise eben das Asylrecht verschärft oder Abschiebung diskutiert, die ja, ich meine, im Fall von Syrien und Afghanistan ja eigentlich schon Menschenrechts verletzend sind, also natürlich alle Abschiebungen sind das, aber in ein Land mit Afghanistan, wo die Taliban eine Terrorherrschaft haben, ist es ja schon nochmal ein besonderes Maß. Woran liegt das deiner Meinung nach? Ja, es gibt halt ein Bestreben dann, also diese islamistischen Anschläge für diese restriktive Flüchtlingspolitik oder besser für die Anti-Flüchtlingspolitik zu instrumentalisieren. Also da wird dann halt Symbolpolitik getrieben, beziehungsweise nicht nur Symbolpolitik, sondern eine Politik, die eigentlich in die entgegengesetzte Richtung von dem geht, was notwendig wäre. Also es geht dann nicht mehr, auch wenn es vorgeschoben wird, nicht mehr um Islamismusbekämpfung, sondern die islamistischen Anschläge werden als Vorwand benutzt. Also sowohl von der AfD in ihren Forderungen da sowieso, aber auch von Unionsparteien und in der jetzt zu beobachtenden Praxis halt auch von der Ampel. Mit Islamismusbekämpfung hat das aber faktisch nichts zu tun, aus verschiedenen Gründen. Zu den Handlungsempfehlungen, die du ja auch schon formuliert hast, kommen wir auch später zu sprechen. Jetzt mal blicken wir aber auch auf links verortende Strömungen, abseits jetzt, sage ich mal, von Parteien, sondern eher auf zivilgesellschaftliche Strömungen. Da ist ja Islamismus häufig ein toter Winkel. Wenn demonstriert wird, dann sind es häufig Gegendemonstrationen gegen rechte bzw. rechtsextreme Instrumentalisierungsversuche solcher Anlässe. Antifaschistische Demonstrationen beispielsweise gegen den islamistischen Terror der Hamas, der Hisbollah, aber auch gegen islamistische Salafisten in Hamburg findet man dahingehend aber selten. Im Gegenteil, manchmal wird sogar mit islamistischen Kräften paktiert, solange diese vielleicht nicht ganz offensichtlich zu erkennen sind. Wie es seit dem 7. Oktober beispielsweise bei einigen israelfeindlichen Demonstrationen zu beobachten ist. Eine Kritik daran oder eine generelle Kritik an Islamismus wird dann sehr gerne als Islamophobie betitelt. Woran liegt dieser schwierige Umgang von links mit diesem Thema? Ja gut, also große Teile der Linken setzen halt nicht auf individuelle Freiheit, also traditionell nicht, sondern auf Gruppenidentitäten. Dann werden also Gruppen, die ausgegrenzt oder unterdrückt sind, über einen Kamm geschoren. Das ist also quasi ein Spiegelbild von Rassismus. Und es wird ignoriert, welche repressiven, menschenfeindlichen Strukturen innerhalb dieser Gruppen, innerhalb dieser Milieus halt herrschen. Zum Beispiel im orthodoxen Islam oder halt auch in bestimmten Regionen, in bestimmten ethnischen Gruppen, in bestimmten sogenannten Kulturen. Das wird alles über einen Kamm geschoren und Kritik an diesen repressiven Strukturen wird dann als rassistisch oder unterdrückerisch islamophob abgelehnt. Daran zeigt sich dann halt auch ein Kulturrelativismus, dass man die westlichen Wertepostulate, wie gesagt Postulate, das wird im Westen nicht eingelöst, dass man die aber als spezifisch westlich oder eurozentristisch bezeichnet und dann Gruppen, die diese Werte ablehnen, halt dann denen attestiert, dass das ja deren Kultur sei, also dass man sich da nicht einzumischen habe und dass wohl doch eine Einmischung oder eine Kritik stattfindet, dass das ein unzulässiger Angriff ist, was dann im Extremfall in dem Vorwurf etwa des antimuslimischen Rassismus gipfelt. Aber ich denke, es hat viel mit dem zu tun, was man heute als Identitätspolitik bezeichnet, was aber auch nicht neu ist. Also wir haben das vor 20 Jahren schon kritisiert. Damals waren Begriffe wie Identitätspolitik noch nicht üblich, ne, aber da ging es dann halt um Kulturrelativismus. Aber im Grunde genommen meint das ja dasselbe. Kann es sein, dass so eigentlich universelle Menschenrechte in der Konsequenz dann nicht für alle gelten? Ja, eben. Also es wird dann, also wenn man fordert, dass die für alle zu gelten haben, wird das als eurozentristisch, wenn nicht gar als rassistisch bezeichnet. Damit fällt man dann den Emanzipationsbewegungen, also in den islamischen Ländern, zum Beispiel aktuell auch der Frauenbewegung im Iran, in den Rücken, nichts anderes. Bevor wir zu den anderen Handlungsempfehlungen kommen, wie kommen wir denn in der Diskussion innerhalb der emanzipatorischen Linken denn aus dieser Zwickmühle heraus? Ja, ich meine, es gibt ja diese Kritik, sie ist halt minoritär. Also wir machen das als Aktion Dritte Welt Saar, üben hier diese Kritik und sie wird also in einer Reihe von anderen Gruppen auch, wenn auch minoritär, geübt. Also es gibt viele Antifa-Gruppen, die das kritisieren. Ich denke, man muss auf jeden Fall, muss dieses Spektrum der Linken deutlicher werden. Es ist halt leider, wie du schon gesagt hast, sind die Demonstrationen gegen Islamismus und gegen den Hamas-Terror überschaubar. Es gibt sie halt, es gibt diese Demonstrationen. Aber das ist halt, was den quantitativen Rahmen angeht, ist das doch wenig. Also ich denke, wir müssen da auf jeden Fall deutlicher werden und dürfen uns da auch nicht einschüchtern lassen durch Rassismusvorwürfe und dergleichen. Denn diese Vorwürfe sind völlig absurd, das muss man auch klar machen. Wir haben es schon angeschnitten, die deutlich lautere Kritik an Islamismus kommt leider von rechts, auch wenn es dann häufig fast immer rassistisch wird. Wie bewertest du denn dahingehend die mangelnde emanzipatorische Kritik am Islamismus? Denkst du, dass beispielsweise die AfD davon profitieren kann, an diesen Lücken, die wir jetzt gerade benannt haben? Am 22.09. steht ja nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen in Brandenburg die dritte Landtagswahl in Ostdeutschland an. Naja, das hilft der AfD, sich als die einzige Kraft zu inszenieren, die die Dinge beim Namen nennt. Also insofern stärkt es die AfD, indem es ihr vor allem auch Leute, die vielleicht noch nicht so ganz festgelegt sind oder die vielleicht noch bereit sind, selber nachzudenken, ne, die werden dann auch leichter in die Fänge der AfD getrieben. Wobei ich denke halt auch, dass diejenigen, die AfD wählen, in der Regel auch wissen, was sie tun. Also sie sind jetzt auch nicht einfach irregeführt. Aber ich denke, dass die AfD sich als die einzige islamkritische Kraft inszeniert oder zusammen mit Pegida und ähnlichen Gruppen. Also dazu trägt halt diese Ignoranz der Linken oder gar die Unterstützung von Teilen der Linken für den Islamismus bei. Wobei, wie gesagt, halte ich den Begriff Islamkritik bei den Rechten also eher für irreführend, weil Kritik sehe ich halt, also das ist auch der ursprüngliche Wortsinn, dass man Sachen gegeneinander abwägt, dass man sie analysiert, dass man Unterscheidungen trifft, dass man sich für etwas entscheidet, was man als richtig erkannt hat. Das alles ist ja bei dieser sogenannten Islamkritik nicht gegeben. Die Rechten übernehmen manchmal Versatzstücke der Islamkritik, aber stellen sie in einen ganz anderen Kontext. Stichwort Islamkritik. Ich hatte es vorher schon angesprochen. Nach dem Anschlag auf die rechtsextreme Veranstaltung von Michael Stürzenberger in Mannheim wurde dieser ja in diversen Medien, auch Leitmedien, als Islamkritiker, du findest fälschlicherweise, aber trotzdem wurde er als Islamkritiker bezeichnet. Welche Rolle spielen denn Medien in der Auseinandersetzung mit dem Thema Islamismus? Naja, also häufig wird ja dieses Narrativ in Medien übernommen, dass halt die Rechten Islamkritiker sind und die linke Islamkritik wird halt weitgehend ignoriert. Medien tragen, also nicht alle, aber ein Großteil der Medien trägt dann dazu bei, dass beides gleichgesetzt wird und dass dann Islamkritik in die rechte Ecke gedrängt wird, in der rechten Ecke verortet wird. Wir hatten es auch schon vorher, aber nochmal ins Detail. Wir widmen uns wieder der Bundespolitik und der Außenpolitik. Die aktuellste Abschiebung nach Afghanistan, dort sollten ja Straftäter und sogenannte Gefährder in das Land unter Taliban-Herrschaft geschickt worden sein. Wie bewertest du das? Ja, zunächst mal ethisch bedeutet es ja, dass Menschen, also egal was sie verbrochen haben, quasi an ein Regime ausgeliefert wird, ne, das foltert, das Menschen ermordet, das Menschen grausam behandelt und zu einer zivilisierten Gesellschaft gehört, dass so etwas auch gegenüber den übelsten Straftätern nicht passieren darf. Also auch wenn tatsächlich echte Straftäter, die tatsächlich Straftäter sind, abgeschoben werden, dann ist das also auf jeden Fall ein grundlegender Menschenrechtsverstoß. Ich denke auch, wenn man sich die Straftaten derer anguckt, die jetzt abgeschoben wurden, da sind schwere Straftaten dabei, Vergewaltigungen, schwere Körperverletzungen und so weiter. Aber das sind alles keine Straftaten, die etwas mit dschihadistischen Anschlägen zu tun haben. Das ist, wenn man so will, ist das halt, der Begriff ist auch ein bisschen schief, aber gewöhnliche Kriminalität, jedenfalls keine politische Kriminalität. Hinzu kommt, dass ein Großteil der jetzt Abgeschobenen, das sind Leute, die ihre Strafen bereits abgesessen haben. Jetzt werden sie abgeschoben. Weiterer Punkt bei der Abschiebung von Straftätern ist halt, dass ich denke, das ist eine Türöffnerdiskussion. Bei Straftätern lässt es sich halt erst recht, wenn beispielsweise wegen Gruppenvergewaltigung verurteilt wurden, bei Straftätern lässt sich das leicht verkaufen. Aber ich denke, es ist eine Türöffnerdiskussion, um dann Abschiebungen im großen Stil durchführen zu können. Und außerdem ist ja die Taliban ja auch eine islamistische Organisation. Wird dann Islamismus auch nur als Problem in Anführungsstrichen wahrgenommen, wenn es innerhalb Deutschlands passiert? Ja, so sieht's aus. Also faktisch auf globaler Ebene arbeitet ja auch Deutschland, wie sich bei diesen Abschiebungen gezeigt hat, aber wie es sich oft auch anderweitig zeigt, arbeitet Deutschland mit Islamisten zusammen. Also diesen Deal mit den Abschiebungen, den hat Katar, ebenfalls ein brutales islamistisches Regime, vermittelt mit den Taliban. Faktisch läuft es halt auch auf eine Kollaboration mit den Taliban hinaus und letztlich ist es, ja, fördert es den Islamismus, wenn man es jetzt auf der globalen Ebene sieht. Auch die Deals mit Erdogan sind ja da beispielhaft zu nennen, dass man also keine Probleme hat, international mit Islamisten zusammenzuarbeiten. In deinem Kommentar, der jüngst auch in verkürzter Form in der aktuellen Jungle World erschienen ist, formulierst du auch konkrete Handlungsvorschläge an die Bundespolitik gerichtet. Wie lauten denn diese? Ja, ist gut, ein Aspekt ist halt dabei, den ich da formuliert habe, dass ausgerechnet Organisationen derjenigen, die den Islamischen Staat und Islamismus vor allem in Syrien zurückgedrängt haben, dass deren Organisationen in Deutschland nach wie vor verboten sind. Das heißt, die kurdische Arbeiterpartei PKK und ihre Verbündeten und Schwesterorganisationen. Ich denke, man sollte anerkennen, dass das ist einfach Tatsache, dass der Islamische Staat durch die Schwesterpartei der PKK in Syrien massiv zurückgedrängt wurde, dass die Operationsbasis halt weitgehend zerstört wurde. Und wenn das nicht geschehen wäre, hätten wir im Westen auch islamistische Anschläge in einem weitaus größeren Ausmaß. Also das ist schon mal ein wesentlicher Punkt, dass man diese Strukturen entkriminalisiert. Ne? Das führt zu der absurden Situation, dass Anti-Islamisten in Deutschland zum Teil wegen des PKK-Verbots ins Gefängnis wandern. Wie beispielsweise der kurdische Aktivist Kenan Ayaz, der gestern wegen Mitgliedschaft in der Arbeiterpartei Kurdistans PKK vom Oberlandesgericht Hamburg zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 3 Monaten verurteilt wurde. Deine Meinung dazu? Ja, das ist absurd. Also jetzt von diesem Urteil hatte ich noch nichts mitbekommen, aber das entspricht genau dem, was ich sage. Da werden Anti-Islamisten verurteilt und in einer Situation, in der es eigentlich darum geht, den Islamismus zurückzudrängen, der sich ja brutal jetzt zuletzt in Solingen mörderisch gezeigt hat.